Wenn ihr mich hören könnt, dann bitte 3277,3 tippen. Okay, dann könnt ihr gut hören. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir fangen an, inshallah. Bevor wir anfangen, dann machen wir eine kurze Wiederholung erstmal zu den Hadithen, die wir schon behandelt haben voriges Mal. Und dann machen wir weiter. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد قبل أن نبدأ إن شاء الله سنراجع الحديثين الماضيين أو الثلاثة وثم نتابع بإذن تعالى في كتاب الصلاة باب المساجد. Bevor wir weitermachen, dann machen wir eine kurze Wiederholung für die drei Hadithe, die wir voriges Mal erklärt haben. Und dann machen wir weiter von dem Buch des Gebetes, Kapitel Li Mushin. An Aisha, radiyallahu anha, qalat أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأبو داود والترمذي. Das erste Hadith war, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat befohlen, dass man die Moscheen in den Vierteln baut und dass die Moscheen sauber gehalten werden und dass sie, dass man das parfümiert, das bedeutet, dass guten und angenehmen Geruch in der Moschee ist. Oder dass man in der Moschee so angenehmen Geruch macht. Das Hadith hat Aisha radhiyallahu anha überliefert und das ist bei Ahmed und Abu Dawud und At-Tirmidhi. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي رواية مسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أبو هريرة حتى يبليف dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, möge Allah die Juden verdammen. Und in einer anderen Überlieferung, die Christen. Sie haben die Gräber von ihren Propheten zu Moscheen oder zu Gebetsplätzen gemacht. Das die letzte Überlieferung von voriges Mal, كذلك عند البخاري ومسلم من حديث عائشة والحديث كما ذكرنا أن أم سلمة وأم حبيبة رأتا كنيسة في الحبشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها تصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. Aisha hat überliefert bezüglich einer Geschichte von Habiba und Salama, die beiden Frauen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sie waren in Abyssinien und sie haben eine Kirche gesehen und es gab Statuen und Bildern in dieser Kirche. Dann haben sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam davon erzählt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, diese Leute war bei ihnen so, wenn sie einen guten Mann gehabt haben und dieser gute Mann starb, sie haben Sie haben auf sein Grab oder sein Grab zur Gebetsstätte gemacht und sie haben Statue und Bilder getan. Die sind die schlimmsten Geschöpfe bei Allah am letzten Tag. Möge Allah uns bewahren. Das waren die Hadithe, die wir behandelt haben. Das heißt, die Moschee muss sauber sein, die Moschee muss angenehm riechen und man darf nicht ein Grab zu einer Moschee machen oder man darf Gebetsstätten nicht auf Gräber haben. Das ist der Sinn von den Hadithen, die wir voriges Mal erklärt haben. Hadithu al-Yum. Wa an Abi Hurairata qal ba'atha Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد إلى آخر الحديث متفق عليه. هكذا ساقه المؤلف رحمه الله تعالى، يعني لم يسق القصة كلها إنما أخذ فقط الدليل، وهذا جائز أن يأخذ المؤلف فقط الدليل من الحديث. يعني ما هو المراد من هذا كله؟ المراد أنه ربطه بسارية في المسجد، وهذا الرجل كان مشركا، وهو ثمامة ابن أثال أو أثال الحنفي سيد بني حنيفة، وله قصة رضوان الله عليه. والقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسرية، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بسرية قبل نجد، فجاءت هذه السرية برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، وكما ذكرت كان ملكا وزعيم وكان زعيم قومه، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا الدم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه حتى يوم الغد. ثم قال له، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه شيء من طعام شراب، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم على شاكر. فتركه حتى بعد غد، ثلاث ليالي ثلاث أيام. بعد الثلاث ليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ودخل الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لكان وجهك أبغض الوجوه إلي، وكان بلدك ودينك أبغض البلاد وأبغض الأديان إلي، والآن وجهك أحب الناس إلي، أحب الوجوه إلي، وبلدك أحب البلاد إلي، ودينك أحب الأديان إلي. ثم توجه إلى مكة معتمرا ودخل ملبيا، أنا مسلم. فقالوا أصبئت؟ يعني ما اللي حصل لك؟ رجعت عن دين أباك؟ فقال لهم والله لا تصلكم، حبة من اليمامة ولو حبة واحدة. فقطع عليهم الإمداد فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بذلك. فهذه قصة ثمامة بن أثال الحنفي رضوان الله عليه. طبعا في هذه القصة فوائد عظيمة، والذي أخذه المؤلف أو الذي استدل به فربطوه بسارية من سواري المسجد، هذا هو المراد. بارك الله فيكم. حديث نمرة 239 239 von Abi Huraira, er berichtet, der Prophet Muhammad sallallahu hat eine Brigade von Pferden in Richtung Najd verschickt. Die haben, die Brigade, die Leute von dieser Brigade, haben einen Mann mitgebracht. Und sie haben ihn gefesselt an eine Säule in der Moschee. Und der Autor, Rahimahullah, Ibn Hajar al-Asqalani, der hat nicht alles hier, der hat nicht alles erwähnt von der Überlieferung. Er hat nicht alles von der Überlieferung erwähnt. Eigentlich, aber der hat nur den Beweis daraus genommen, weil unser Thema ist die Moscheen, Gebetsstätte oder Gebetsstätten. Das ist, der hat hier, der Beweis, was er bringen will, ist bezüglich einer Person, die nicht Muslim war, und er wurde in der Moschee gefesselt an eine Säule in der Moschee. Das ist der Beweis in diesem Zusammenhang. Aber die Geschichte von Thumama ibn Athal al-Hanafi ist bekannt und es ist eine schöne Geschichte. Thumama, barakallahu fikum, dieser Mann, Thumama ibn Athal, er war der König von Bani Hanifa, von Al-Yamama. Der König von Bani Hanifa in Al-Yamama. Und dieser Mann war gegen den Islam und er hat gegen den Islam gekämpft. Eines Tages, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Brigade oder eine Gruppe von Menschen verschickt hat, in Richtung Najd, in Richtung Al-Yamama, sie haben Thumama festgenommen, ohne zu wissen, dass er Thumama ist. Die haben ihn in Gefangenschaft genommen, ohne zu wissen. Dann haben sie ihn geholt in die Moschee nach Medina. Der Prophet hat das so angeschaut, der hat ihn gekannt. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, fesselt ihn in der Moschee. Und er sagte ihm, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, und jetzt Thumama. Und jetzt Thumama. Was rechnest du bei mir? Was werde ich mit dir tun? Der hat ihm gesagt, O Mohammed, ich habe nur Gutes. Wenn du mich tötest, dann tötest du einen Menschen, dessen Blut geschützt ist. Das wird, er hat Familie. Und die Familie und der Stamm werden revanchieren, Rache nehmen. Wenn du mir Gnade erweist, so erweist du Gnade einem dankbaren Menschen. Wenn du Lösegeld willst, dann verlang, was du willst. Du wirst das bekommen. Der Prophet hat gesagt, gibt ihm etwas zum Essen, zum Trinken und lässt ihn gefesselt. Die haben das am ersten Tag. Am nächsten Tag kam der Prophet Muhammad sallam nochmal zu ihm. Er hat ihm gesagt, ich habe dir gesagt, wenn du mich töten willst, dann tötest du eine Person, dessen Blut geschützt ist, weil er Familie hat und Stamm hat. Wenn du Gnade erweisen willst und du lässt mich frei, dann werde ich dankbar sein. Und wenn du Lösegeld haben willst, dann wirst du bekommen. Der Prophet hat ihm noch dritten Tag gelassen. 3 Tage. Am dritten Tag hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, lass ihn frei. Lasst ihn frei. Thumama ist in einen Garten gegangen neben der Moschee und er hat sich gewaschen und er ist zurückgekommen, er kam rein in die Moschee. Er hat gesagt, ich bezeuge La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Und dann sagte er, O Muhammad, ich schwöre bei Allah, dass es kein Gesicht auf dieser Erde gab, das ich mehr hasste als dein Gesicht. Heute ist dein Gesicht bei mir das geworden, das ich am meisten liebe. Ich schwöre bei Allah, dass es keine Religion gab, die ich am meisten hasste als deine Religion. Heute ist deine Religion die beliebteste Religion bei mir. Ich liebe das am meisten. Ich schwöre bei Allah, dass ich keine Ortschaft so gehasst habe wie deine Ortschaft. Aber heute ist deine Ortschaft, ich liebe das am meisten. Und er ist nach Mekka, um Umrah voll zu ziehen. Und er ist nach Mekka gegangen und er hat Talbiya gemacht. O Allah, ich bin für dich da. O Labbaik, Allahumma Labbaik. Die Leute haben gesagt, was ist los, Thumama? Was passierte mit dir? Hast du die Religion, dein Urväter verlassen? Natürlich, Barakallahu fikum, der hat gesagt, ich bin Muslim. Ich bin ein Muslim. Die haben gesagt, hast du Muhammad gefolgt? Der hat gesagt, natürlich, er ist der beste Mann. Und Wallah, ihr werdet kein Kern von Weizenkorn bekommen über uns. Und er hat das getan. Er hat sie boykottiert und die haben überhaupt kein Weizen mehr bekommen von Richtung von Mekka. Die Leute von Mekka haben an Prophet Muhammad s.a.w. geschrieben. Die haben gesagt, deine Verwandten und die Kinder und die Frauen, sie sterben, weil wir kein Essen mehr geben. Und Thumama sagte, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht erlaubt, dann bekommt die von mir gar nicht. Der Prophet hat ihn geschickt, der hat ihm gesagt, gib ihnen zum Essen. Trotz, dass sie gegen ihn gekämpft haben. Das ist die Geschichte von Thumama ibn Athal oder Uthal, der Führer, Oberhaupt und König von Bani Hanifa von Al-Yamama. So ist er Muslim geworden. Aber der Autor, rahimahullah ta'ala, bringt hier nicht alles. Der bringt nur den Beweis, was wir brauchen. Und zwar, dieser Mann, der kein Muslim war, der war Götzenanbeter, der war Götzendiener, der war Gegner des Islam, der wurde aufgenommen in der Moschee, gefesselt und der blieb in der Moschee. Worüber möchte der Autor sprechen jetzt? Klar, der will uns sagen, wer in die Moschee darf und wer nicht. Wer in die Moschee darf und wer nicht. Und weil Thumama kein Moslem war und er hat sich in der Moschee aufgehalten, das heißt auch ein Götzendiener oder Kafir, er kann sich in der Moschee aufhalten. إذن بارك الله فيكم هنا الدليل من القصة يعني ماذا يريد هو بهذه القصة المؤلف رحمه الله تعالى هو لا يريد يقولنا أن والله ثمامة قال لهم يا أهل مكة لن يصلكم حبة من, من, من, من, من, من اليمامة بعد اليوم إلا أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الدليل نحن نتكلم باب المساجد أين الدليل؟ الدليل هو أن هذا الرجل المشرك دخل المسجد وربط في المسجد هذا هو فإذا المؤلف هنا يريد أن يقول لا بأس بربط الأسير في المسجد ولا بأس بدخول الكافر المسجد لمصلحة هذا هو الدليل فذلك قال صاحب سبل السلام وفيه دليل على جواز ربط الأسير في المسجد وإن كان كافرا مع مع أن المسجد، مع أنه في آية في القرآن فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحجن بعد هذا العام مشرك. وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، إلا خائفين. فإذا أولا ثمامة كان رجلا مشركا ودخل المسجد، ودخل المسجد ومكث فيه 3 ليال، ففيه جواز دخول المشرك المسجد إذا كان لحاجة، مثل أن يكون له مثلا غريم في المسجد، مثلا واحد من المسلمين ظلم كافر أخذ ماله، فيأتي المشرك الكافر يأتي المسجد يقول للقاضي للإمام، أو أن يحاكم. وكان الكفار يأتون النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ويتحدثون معه ويحدثهم عن الإسلام. مثلا لما أتوا نصارى نجران أتوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي لا يحجون ولا يعتمرون، وخصوصا لا يدخلوا المسجد الحرام. أما المساجد الأخرى فلا بأس أن يدخلوها. لا إذن منع الله من دخولهم المسجد الحرام، منع الله من دخولهم المسجد الحرام، ولكن ثبت أن غيرهم دخل، فلا بأس بإدخالهم من أجل درس، من أجل تعليمهم الدين، من أجل نقاشهم، من أجل مصلحة. مثلا مسلم مرض في مسجد فلا بأس أنه يدخل طبيب ولو كان كافرا. أما إذا كان دخولهم للمسجد من باب الإيذاء ومن باب الفتنة فلا يجوز إدخالهم. طبعا حتى لو المسلم إذا بده يؤذي الناس ويفتن في المساجد لا يجوز إدخاله، فكيف بالكافر؟ إذن الحاصل يجوز إدخال المشرك المسجد، يجوز إدخال المشرك المسجد لمصلحة. بارك الله فيكم. Wir haben gesagt, in dieser Überlieferung wollte der Autor uns einen Beweis für etwas geben. Und zwar, darf ein Götzendiener, darf ein Kafir die Moschee betreten? Darf er in die Moschee? Der Autor sagt hier, der bringt uns einen Beweis. Der Erklärer, das wird der As-San'ani, rahimahullah ta'ala, der sagt, es gibt in dieser Überlieferung den Beweis, dass ein Gefangener in der Moschee aufgehalten werden darf, wenn auch dieser Gefangene Kafir ist. Trotz, dass man weiß, die Moschee ist für Beten, Unterrichten, aber in diesem Zusammenhang gibt. Al-Khattabi sagte, Rahimahullah, in diesem Hadith gibt es auch den Beweis, dass ein Muschrik in die Moschee reinkommen darf, wenn man daraus Nutzen erzielen kann, wenn Interesse dabei oder darin vorliegt. Zum Beispiel, ein Muslim hat Probleme mit einem Kafir, der Kafir kommt in die Moschee, damit er mit dem Richter spricht. Oder ein Kafir will über den Islam etwas erfahren. Ein Nicht-Muslim will über den Islam, barakallahu fikum, etwas erfahren. Der kann in die Moschee und man kann ihn in der Moschee empfangen. Aber natürlich, empfangen in der Moschee heißt nicht, dass man Haram drin macht oder Schlechtes tut. Das nicht. dass manche Moscheen sozusagen geworden sind als Sehenswürdigkeit. Die Leute kommen rein, damit sie die Architektur und sowas sehen. Das ist nicht der Sinn, was hier gemeint wird. Was hier gemeint wird, ist, dass die Leute hier reinkommen, damit sie über Islam etwas erfahren oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Thumama, als er reingekommen ist, der wurde gefesselt. Der hat die Muslime gesehen, wie sie sind, wie sie beten, was sie tun, wie sie brüderlich sind. Das hat ihn bewirkt. Und deshalb ist er später Muslim geworden. Und wenn die Kuffar heute zu uns kommen und die sehen, wie wir leben und die hören, was wir sagen und die leben mit uns, ich bin mir sicher, dass viele Leute von ihnen, inshallah, Muslim werden. Und das war der Sinn hier, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Thumama in der Moschee festgehalten hat. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt doch in Surah At-Tawbah, die Ayah 28, dass die Götzendiener die Moschee, die heilige Moschee, nicht sich der heiligen Moschee nicht nähren dürfen. Die müssen bleiben von der heiligen Moschee. Das ist Surah At-Tawbah, die Surah 9 der Ayah. Ja, aber hier der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Thumama gelassen. Ja, und wir können kombinieren. Das heißt, wenn ein Muschrik so einfach kommt, ohne grundlos, oder der will in der Moschee Probleme machen, oder der will die Moschee zerstören, dann darf er nicht. Aber wenn er kommt, damit er über Islam erfährt, damit er mit Muslimen redet, damit er Fragen stellt, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Aber eine Moschee nicht. Eine Moschee nicht. Und zwar die Moschee von Mekka. Die Moschee von Mekka dürfen die Kuffar überhaupt nicht betreten. Überhaupt nicht. Außer natürlich in Notwendigkeiten. Außer in Notwendigkeiten. Und das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Das wird ein Muschrik auch darf in die Moschee. Barakallahu fikum. جزاكم الله خيرا. نعم. كل مرة في الشيخ الله يحفظك. من عند الله المرض هو السبب بس. لا يا شيخ. هذا اتهام واحد. أنا كنت معاكم من الحمد لله. صحيح كردي انت يا الله بارك الله لا يقعد شي واحد يسبنا مثل المرة الماضية يفكر احنا ضد الاكراد الله يهديك طيب the next حديث and the last for heute wir machen nicht viel كل مرة بدنا نعملنا حديث حديثين يكفي ما بدنا نطول ها والله اللي بده يتعلم يجي يتعلم المهم انا قلت لكم شوف شوف هنا ابن حجر رحمه الله انتبهوا ابن حجر رحمه الله اخذ فقط الشاهد من الحديث فلا باس الواحد يتعلم هذه الطريقه يعني ياخذ فقط الشاهد انت ماذا تريد من الحديث فقط هذا بارك الله فيكم ميكت يدفس هي ميكت اوش يدفس في زي فيتيجس است ابن حجر hat in dieser Überlieferung nur sozusagen den Satz, was er braucht für den Beweis genommen. Und deshalb, man könnte das auch lernen. Das heißt, von Hadith, manchmal brauchst du nicht alles zu lernen. Du brauchst nur zwei Wörter. Lerne diese zwei Wörter. Sag in dem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem er eine, zum Beispiel etwas erzählt hat und er sagte, dann hier, der Beweis. Oder der Prophet hat das getan. Das ist der Beweis. Das ist in Ordnung. Hauptsächlich, du verstehst das Hadith richtig und du kannst es wiedergeben. طيب. Al-Hadith 240. وعن أبي هريرة أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه. فقال حسان عمر طلع فيه هيك تطليعة عمر فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. الله أكبر، شوفوا لمن يقولها، لعمر. اي والله يقولها لعمر، قال ها وما أدراك ما عمر. هذا هو، سبحان الله. هذه الشجاعة. كنت أنشد، قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. كذلك الحديث عند البخاري، الحديث كذلك عند البخاري. فلحظ إليه، فلحظ، لحظ أي نظر. شو قالك؟ تعلموا اللغة العربية. حسن بن ثابت واحد لحظة يقول شو لحظة؟ لا المهم يتعلم شوي شوي شوي. انت كمان بدك الدقيقتين يصيروا كل شيء. لا الشيخ من الأجرومية، العرب ما يفهم الأجرومية. الأرمان هي الطيبية. قال له كنت أنشد وفيه خير منك. حقيقة يا أخوة هذا الحديث رائع، فيه طبعا من الفوائد الشيء الكثير. كيف؟ ما فهم. طيب بارك الله فيكم مرة أخرى. كتبتوا كله؟ إذن عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان، حسان هو حسان بن ثابت رضوان الله عليه، ينشد في المسجد، أي ينشد شعرا في المسجد. فلحظ إليه، نظر إليه عمر. اللحظ هو النظرة السريعة، نظرة الزجر، يعني نظرة واحد يزجرك. فقال حسان لاحظ، يعني مباشرة كان عندهم سرعة بديهة، كان عندهم فهم. فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني لا تنظر إليه هكذا، أنا كنت أنشد الشعر وكان في المسجد هنا من هو خير منك يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لحظ عمر، لماذا نظر إليه هذه النظرة؟ هل لأنه عمر ما يعلم؟ بل يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، فذلك نظر إليه هذه النظرة عمر. ولكن الشعر أنواع، الشعر أنواع. على كل نرجع نشرح بتفصيل أكثر إن شاء الله. أبو هريرة رضوان الله عليه اتسيلته دس عمر رضوان الله عليه اندي موشي كام غين كام وانده هات جزين دس حسان ابن ثابت، حسان ابن ثابت جديت اوف كزاكت هات اندي موشي während Hassan Gedicht aufsagte in der Moschee, kam Umar rein. Dann hat Umar ihn schief angeschaut. Er hat ihn richtig angeschaut. Das heißt, mit diesem Blick, er blickte ihn. Dann sagt, was tust du? Hassan Nusabit hat erwidert, ohne Umar was zu sagen. Er hat erwidert. Er sagte ihm, ich habe Gedicht aufgesagt in der Moschee, während einer, der hier war, der besser als du ist, Umar. Es gab jemanden, der in der Moschee saß, der besser als du ist, Umar. Und ich habe Gedicht aufgesagt in der Moschee. Was meint Hassan damit? Er meinte, ich habe Gedicht aufgesagt, während der Prophet da war. Und der hat mir nicht gesagt, oder der hat mir nicht gesagt, nein, der hat mich nicht so angeschaut. Ich meine, das Schöne dabei ist, dass Hassan ibn Thabit den Mund nicht gehalten hat, obwohl Umar ist der Minister von unserem Propheten. Dann sagt er, ja, warum guckst du mich komisch an? Ja, aber warum hat Umar ihn so komisch angeschaut? Ja, barakallahu fikum. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. eigentlich verboten hat, Gedicht in der Moschee zu sagen oder aufzusagen. Gedicht, Scher. Poesie sozusagen. Das ist allgemein, barakallahu fikum, jetzt zu diesem Thema. انتبهوا يا أخوة. أولا حسان بن ثابت هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. كان يكنى بأبي عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن حسان بن ثابت قيل أنه مات وهو ابن 120 سنة، يعني عاش طويلا يا أخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال له أهجهم يا حسان فإن روح القدس معك، يعني اهجيهم وجبريل معك، قوم تكلم عليهم. هي بالشعر، فكان حسان يتكلم فيهم. ومعروف حسان ثابت أنه كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. إنشاد الشعر بارك الله فيكم، يعني أنا أتكلم في شيء من الشعر. فلما كان ينشد، يعني كان يقول شعر، دخل عمر فنظر إليه نظرة إنكار. أي عمر يقول له يا حسان كيف تنشد أنت الشعر في المسجد؟ فقال له لقد أنشدت وخير منك في هذا المسجد، يعني أنشد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز إنشاد الشعر في المسجد. أما قوله أنه نهى عن تناشد الأشعار، فهذا بارك الله فيكم يجمع بينه وبين هذه القصة أنه إذا كان الشعر من أشعار الجاهلية وأهل البطالة وفيه فسق ودعوة إلى فجور فهذا لا يجوز، أو فيه كذب وفيه مدح شديد فهذا لا يجوز. والشعراء يتبعهم الغاوون. ليش يتبعهم الغاوون؟ لأنهم في كل وادي يهمون، يعني يتكلم هذا ويتكلم ويكذبون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ بطني قيحا أو بطن ابن آدم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. أي شعر يقصد؟ الشعر الجاهلي اللي فيه غزل وكذا. ثم وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حكمة، وقال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل شيء لا محالة زائل. وقصة مشهورة، قصة عثمان المطعون، فقال له صدقت وكذا. إذن إذا كان الشعر فيه خير فلا بأس، ولا يشغل، انتبه، كان فيه خير لا بأس، ولا يشغل عن الصلاة وعن الدرس وعن هذه المسائل. أما إذا كان يعني مثلا، هل تأتي شعر مثلا اللي كان يقول حسان رضوان الله عليه ردا على المشركين، أو الشعر الذي كان يأتي به أحد الصحابة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس، أو فيه حث على الخير، فهذا لا بأس به. أما الشعر اللي ما فيه غزل وفسق وفجور وجاهلية وكفر وشرك ودعوة إلى بدعة، دعوة إلى حرام، وفيه والعياذ بالله أن الإنسان يترك الذي عليه ويشتغل فقط فيه، فهذا لا ينبغي ولا يجوز. بارك الله فيكم. فيفيشون اتسيلت هام أبو هريرة اتسيلت دس عمر رضوان الله عليه عندي مشي كام فيرنت حسان ابن ثابت، حسان ابن ثابت قدحت يبتخوق او دا زاك ما قدشت يبتخاقن او دا فوت خاقن شو اليوم فوت خاقن مش يبتخاقن فوت خاقن حسان هاد قدشت فوق تخاقن، وعند عمر كام غاين دان هاد عمر حسان انقشاوت دي هاد اين سو زاقن انقشاوت in der Bedeutung, was tust du da? Hassan sagte, ich pflegte Gedicht vorzutragen und es gab jemanden, der besser als du, es gab jemanden, der besser als du ist, Umar, hier in der Moschee. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war dabei und ich habe Gedicht erzählt. Hassan ibn Thabit, barakallahu fikum, er ist Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Und er war der Dichter vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Damals, jeder arabische Stamm hat einen Dichter gehabt und einen Redner gehabt. Die waren sozusagen Symbol. Wie heutzutage sagt man Regierungssprecher. So wie diese Person. Und Hassan ibn Thabit war einer von den Dichtern, die, als die anderen gekommen sind und die haben was gegen den Islam gesagt, dann haben diese Dichter gegen die anderen was gesagt, geantwortet, erwidert. Und Hassan lebte 120 Jahre. Er hat natürlich Gedicht vorgetragen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, trag vor Hassan, mach weiter gegen die Kuffar. Jibril ist mit dir. Dass Allah subhanahu wa ta'ala hilft dir mit Jibril, alayhi salam. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, sagte, in diesem Zusammenhang, als er zu Hassan gesprochen hat, das wird mach und sag. Das bedeutet, bemühe dich gegen sie, strenge dich an gegen sie mit deinen Wörtern, mit deinem Gedicht. Und Hassan hat sehr schöne Gedichte vorgetragen. Auf jeden Fall, die Geschichte hier ist, Umar kam rein, während Hassan etwas vorträgt. Umar hat ihn komisch angeschaut. Warum? Weil barakallahu fikum, der Prophet eigentlich verboten hat, Gedicht in der Moschee vorzutragen. Aber jetzt, wie können wir das verbinden? Wie können wir kombinieren? Ja, barakallah. Wir können kombinieren mit Sicherheit. Und zwar, Gedicht, das ist nicht nur eine Art. Es gibt verschiedene Arten von Gedichten. Es gibt ein Gedicht über Liebe und so weiter. Ein Gedicht, was ruft zum Haram, zu verbotenen Dingen. Ein Gedicht niveaulos. Und ein Gedicht, der ruft dich zum Guten. Ein Gedicht, der verlangt von dir Gutes. Und es gibt auch ein Gedicht, der sozusagen, der ist eine Art Ablenken für dich von deiner Ibadah in der Moschee oder vom Unterricht in der Moschee. Das ist nicht in Ordnung. Das wird Gedichte, die mit Liebe und abscheulichen Dingen und sozusagen schlechten Wörtern, niveaulosen und was dich von der Religion ablenkt, ist das nicht gut, das ist Haram. Das ist Haram, das ist verboten. Oder von Jahiliya, das ist nicht in Ordnung. Aber Gedicht, was gut ist und was Weisheit drin hat, ist es kein Problem unter einer Bedingung, dass das dich von deiner religiösen Verpflichtungen nicht ablenkt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna min al-bayani la sihra. Es ist von, wenn man etwas sozusagen sagt und das ist so gut, deutlich, schön, ist das wie Magie, wie Zauberei. Manche Wörter, die sind wie Zauberei, die haben Wirkung wie Zauberei, wenn man gut reden kann. Und der sagte, وَإِنَّ مِنَ الشِعْرِ لَحِكْمَةٍ. Und es gibt von Gedicht Weisheit. Das wird, es gibt Weisheit manchmal in Gedicht. Das ist sehr schön. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, der wahrhaftigste, das wahrhaftigste Wort, je ein Gedicht, ein Dichter gesagt hat, war von Labid. Er sagte, wahrlich, alles außer Allah ist vergänglich. Allah. Wahrlich, alles was außer Allah ist, ist vergänglich, ist sterblich. Und wahrlich, das meinte er. Das ist das Schönste, was gesagt wird. Das wird alles wird sterben. Alles ist kann nichts werden außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb sagte der Prophet, das wahrhaftigste Wort, was ein Dichter gesagt hat. Das wird, warum? Weil die Dichter bekannt waren. Die haben viel gelogen. Und die haben viel übertrieben. Das wird, die Dichter haben damals so gemacht in Jahiliyyah vor Islam. Der kommt zu einem König, der sagt ihm ein paar schöne Wörter, der König gibt ihm Geld. Vielleicht der König ist ein schlimmer Tyrann, wal'iyadu billah, Tyrann. Schlimm, schlecht, der sagt ihm, du bist der Gerechteste, du bist der Beste, du hast das Gute, du bist menschlich, du bist, aber der Mann ist so schlimm, wal'iyadu billah. Es gab einen, dann nach dem Islam, es gab einen Dichter, der hieß Al-Mutanabbi. Der ging zu Kafur al-Akhshidi, der war in Ägypten. Der war ein Sklave und der ist sozusagen wie König geworden. Am Anfang an, der hat ihn so gelobt. So gelobt. Kafur, du bist so und du bist so und du bist so und du bist so und du bist so. Das wird, du bist gut und du bist schön und so. Kafur hat ihm gesagt, okay, ich gebe dir eine Provinz, du kannst das nehmen. Der hat ihm das nicht gegeben. Der hat ihn dann, sozusagen, Al-Mutanabbi hat ihn dann, richtig, ne, la tashteril abda illa wal asa ma'ahu, innal abida la anjazun manakidu. Das bedeutet, kaufe einen Sklave nicht, ohne dass du den Stock dabei hast. Weil diese Sklaven, die sind so und so und so. Du bist Kafur, du bist ein Zwitter, du bist kein Mann. Am Anfang an war der schönste Mann und der beste Mann. Aber danach, weil er ihm das nicht gegeben hat, was er wollte, der hat ihn fertig gemacht. Deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. Das bedeutet, die Dichter oder den Dichtern, die Dichter werden von Irrgeleiteten gefolgt. Das wird, die Leute, die irre gehen, die folgen den Dichtern. Und der Prophet sagte, es ist besser für eine Person, dass sein Bauch voll mit Eiter wird, als mit Gedicht. Mit Gedicht. Was von Art meinte er, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er meinte das schlechte Gesicht. Aber wenn das gut ist, wir haben gesagt, der Prophet hat gesagt, Hikma, das ist jetzt die Kombination. Sagst du etwas Gutes, was schön ist, und du übertreibst nicht, und das lenkt nicht von Ibadah ab und zu. Kein Problem. Sagst du aber, ja, sagst du aber etwas, was nicht gut ist, was abscheulich ist, und du übertreibst, dann ist das, was der Prophet Muhammad s.a.w. gemeint hat und was Umar meinte. Und Hassan aber, der hat ihm etwas gesagt, hier diesbezüglich, barakallahu fikum. Zum Beispiel, wenn man sagt, يعني مثلا على هذا مثال مثلا لما في خبيب ماذا قال حسان لا صقر سبحان الله نعم أذكرت أسمان أخ نيسو في الجديد فاجسنا هات السيوجا لويتي هام بيا دي زيب المعلقات جلانت Wir haben damals Gedicht gewiss gemacht. Arabisch Gedicht gewiss. لا شو قالوا لا تبع قال صقر توسط في الأنصار منصبه ذاك وفي ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي عفوا بارك الله فيكم es gibt sehr schöne Gedichte auch in dieser Zeit man könnte das auch manchmal in خطبة الجمعة nehmen ja مثلا ممكن انت تاخذ شعر مثلا أبو البقاء الرندي لما قال لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه ديات بارك الله فيكم etwas gesagt über Andalus über Südspanien ja über Südspanien das wird alles was voll ist dann wird weniger und sei nicht betrüge dich nicht dass alles gut wird in diesem Leben und dass du sozusagen alles siehst du denkst das ist alles in Ordnung. Die Sachen sind mal und mal. Wenn einige Zeit du froh bist, du wirst in einigen Zeiten oder anderen Zeiten traurig. أو الذي قال أي جرح في فؤاد ال شو قال؟ ها؟ أي موج في بحار الذل هادر أي جرح أمتي أي دمع في المآقي أي وشان تشاطر أمتي يا ويح قلبي Es gibt auf jeden Fall, barakallahu fikum, viele schöne Wörter, die man sagen kann, aber man darf nicht übertreiben. Das heißt, in der Moschee sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, wenn man auch etwas von Gedicht sagt, das muss Gutes sein. Das ist die Bedeutung hier und da darf man nicht übertreiben. المعنى أن الإنسان في المسجد إذا أنشد شعرا يكون له فائدة ولا يبالغ يعني مو والله كل خمس دقائق يا أخو اسمعوا عندي قصيدة لا هكذا لا والله تعالى أعلى وأعلم ثم تبارك الله فيكم كم فيه تو اندي دس ايرستن تايلس دس هايز دي بايدن حديثة إذن الحديث الأول مرة أخرى الحديث الأول هو حديث ثمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد والحديث عند البخاري ومسلم الحديث الآخر مر عمر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك كذلك عند البخاري ومسلم بارك الله فيكم دي بعد حديثة دي فيا heute behandelt haben das erste Der Prophet Muhammad s.a.w. hat eine Gruppe von Sahaba Brigade mit Pferden geschickt in Richtung Nicht und die haben einen Mann festgenommen, die haben ihn mitgebracht und dann wurde er in der Moschee gefesselt. Der zweite Hadith, Umar kam in die Moschee rein und er hat gesehen, dass Hassan ibn Thabit Radhiallahu alayhi Gedicht vorgetragen hat. Der hat ihn angeschaut, der hat ihm gesagt, ich habe Gedicht vorgetragen und es gab in der Moschee jemanden, der besser als du ist, Umar. Das ist, was wir heute gemacht haben. Das heißt, in der Moschee, und da haben wir Barakallahu fikum erklärt. Jetzt kommen wir zurück zu den ersten Themen, was wir gemacht haben. Und zwar, wir kommen zu dem Buch von Yalla, Sa'aduna, Al-Hadith al-Ahwal. Naam, Qawl al-Nahdi. والله إن رأسك مثل الحجر هذا هو نعم صحيح إن الماء إن الماء طهور إيه لا ينجس شيء ولك هذا هو الحديث الأول يا زاك نعم يا شنيل يلا richtig عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته رواه الأربع الحديث الثاني تفضل لا تبع أبو سعيد الخدري نعم das erste Hadith war der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم wurde gefragt bezüglich Meereswasser er sagte das Meereswasser ist rein und reinigt und das Verendete im Meer ist erlaubt das zweite Hadith ist von Abi Sa'id al-Khudri von Abi Sa'id al-Khudri Barakallahu fikum oder al-Khudri قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء das Wasser ist rein und nichts kann das Wasser verunreinigen حديث أبي أمامة الباهلي drittens was ضعيف war نعم نعم أبو أمامة الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ورواية البيهقي الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه Das dritte Hadith, Barakallahu fikum, das ist schwach, aber trotzdem, die Bedeutung ist mit Sicherheit authentisch, weil das mit Konsens ist. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, nichts kann das Wasser verunreinigen, außer das Geruch oder Geschmack oder Farbe des Wassers geändert wird. Mit einem Najasa, mit einer unreinen Substanz, was mit diesem Wasser vermischt wird. Al-Hadith al-Ibadu Abdullah bin Umar. لا يحمل في رواية لم ينجس عبد الله بن عمر überlieferte und sagte wenn das Wasser zwei Krüge wenn das Wasser zwei Krüge Menge ist dann trägt er keine Unreinheit das wird er trägt diese Unreinheit nicht mehr لم ينجس er wird nicht verunreinigt الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو منه بارك الله فيكم. دس فنفتح حديث ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أبي هريرة ده بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم زاكتي فزين باي فنف دس سفير فزين جيت باي فنف ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكتي كاينة فون أي نمت فون أينم oder in stillenden Wasser oder stillen Wasser. Keiner von euch nimmt in stillem Wasser Bad und er hat Janaba Zustand. Keiner von euch uriniert in dem stillen Wasser, was nicht läuft, und dann wäscht er sich von diesem Wasser. Das darf man nicht. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. طيب, بعدين. نهى وليغترفا جميع النام. بارك الله فيكم. زكستنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل أو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود النسائي. Der Prophet, ein Mann war mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass ein Mann mit übrig gebliebenem Wasser von einer Frau sich wäscht und eine Frau mit dem übrig gebliebenen Wasser von einem Mann sich wäscht. Weil die sollen das schuppenweise nehmen. Wa'an ibn Abbas. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل فيها فقال أو منها فقالت إني كنت جنبا فقط إن الماء لا يجنب تمام صححه الترمذي بارك الله فيكم. Siebten, Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, überlieferte und sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit dem übrig gebliebenen Wasser von Maimuna, der hat sich gewaschen und es blieb Wasser, der hat sich gewaschen. Und bei Ashab al-Sunan, das wird bei Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, die haben erzählt, dass eine von den Frauen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie hat sich gewaschen in einem Schüssel Wasser. Dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er wollte das Wasser benutzen, um sich zu waschen. Sie sagte ihm, ich war in Janaba-Zustand. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, innal ma'a la yujnib. Ja? Innal ma'a la yujnib. Das Wasser wird nicht junub. Wird nicht diesen Zustand nicht nehmen. Oder der Wasser kann mich nicht in diesen Zustand versetzen. Ja? Hada al-Sabi'. Al-Thamin, al-Yum. Ich möchte dieses Wort, ich war sexuell unrein. Das finde ich nicht richtig hier. Lieber, dass man Janaba-Zustand nimmt, das Wort Janaba-Zustand, und das erklärt man. Weil die Leute heute, wenn du sagst unrein, dann verstehen sie total was anderes darunter. Die verstehen total was anderes darunter, wenn du sagst unrein. Wenn du auch sagst sexuell unrein. Die verstehen das nicht. Deshalb sollte man Janaba-Zustand lieber. Oder Zustand nach dem Geschlechtsverkehr, so könnte man sagen. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أختن عن أبي هريرة رضي الله نيني أونغين لس داس wenn du sagst ich war im Janaba-Zustand ist genug ja عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. هذا الحديث فيه نجاسة لعاب الكلب نجاسة لعاب الكلب. وقلنا بارك الله فيكم اختلف أهل العلم في الكلب، فمنهم من قال الكلب طاهر كله، ومنهم من قال الكلب نجس كله، ومنهم من فصل فقال لعابه نجس وشعره طاهر. وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم، عملا بالأدلة، عملا بالأدلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حدد، قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، يعني إذا هذا الإناء والكلب حط فيه لسانه، هذا الإناء ما تستخدمه حتى تغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. فالأولى كيف يفعل الإنسان؟ يأتي بالتراب والماء ويضعهم مع بعض ويغسل البقية، فصاروا 7. واختلفوا، قالوا منهم إحداهن أولاهن أخراهن سابعة ثامنة. المهم أكيد أنت لما يعني ستقوم بوضع التراب لابد أن تخرج التراب، وهذا لا يكون إلا بالماء وخلاص، هذا هو. وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. ولكن بعدين هل ستترك التراب؟ أكيد بدك تسيل التراب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أبو هريرة رضوان الله عليه زاكته دي بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم زاكته دي رينيغونغ اينس اويغا جفيسة ناخدم اين هند داغان جلكت هات بشتيت داغن 7 مال zu waschen und beim ersten Mal erdet zu benutzen. Das bedeutet Turab. Muslim berichtete eine andere Überlieferung, er soll den Inhalt wegschütten. الترمذي beim ersten oder beim letzten Mal Erde benutzen. Auf jeden Fall dieses Hadith, جزاكم الله خيرا, hat zu tun mit dem Hund. Ist der Hund ein unreines Tier, reines Tier, oder wie ist das? Eine Aussage, ich sage die 3 Aussagen, die bekannt sind. Einige sagten, wie Ahnaf, der Hund ist rein. Der Hund ist rein. Das wird Speichel des Hundes, Fell des Hundes, Haare, alles ist rein. Die zweite Aussage, Barakallahu fikum, die zweite Aussage, die haben gesagt, der Hund ist alles Najis, alles. Speichel, Fell, alles. Unrein. Die dritte, Jazakumullah khairan, Barakallahu fikum, man macht Tafsil, detailliert. Speichel des Hundes ist Najis, unrein. Und Fell und Haare sind rein. Und das ist diese Meinung, Wallahu ta'ala alam, ist die richtige. Warum? Weil das mit allen sozusagen Beweisen, weil alle Beweisen werden darunter versammelt. Wallahu ta'ala alam. Das heißt, wenn ein Hund in ein Gefäß, was bedeutet Gefäß? Was man normalerweise benutzt für Essen, Trinken und so weiter. Das wird Glas, Teller, Löffel, etwas, was man überhaupt benutzt in dieser Richtung. Wenn ein Hund drin leckt, dann muss man das 7 Mal waschen und eine davon mit Erde. Und da mischt man die Erde mit Wasser und tut man richtig in diesem Glas oder in diesem Teller und dann wäscht man das 7 Mal und das sind die 7 Mal. Es gibt eine Überlieferung bei Muslim, bei dem 8. macht die das mit der Erde, aber eigentlich, wenn du auch mit der Erde gemacht hast, dann musst du das richtig waschen und richtig tun. Und das ist Barakallahu fikum diesbezüglich. Das heißt, wenn du in der Straßenbahn sitzt und dann springt auf dich ein Hund, wenn der Hund dich leckt mit oder ein Stück von deinen Klamotten mit Speichel, mit Zunge oder Nase, dann musst du diese Stelle waschen. Wenn er dich berührt mit Fell ohne Speichel, dann ist das kein Problem. Dann ist das kein Problem. Das ist das 8. Hadith, inshallah, als Wiederholung von den Hadithen, die wir schon gemacht haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und ich hoffe, dass man das nächste Mal die ersten 8 Hadithe nochmal wiederholt, richtig. Barakallahu fikum. Die von Kitab Tara sind und von dem Buch von den Moscheen, in dem Buch, von dem Kapitel von Moscheen ein Buch von As-Salah, die beiden Hadithe, die wir heute erwähnt haben, Hadith Thumama und das andere Hadith mit Hassan bezüglich des. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen, alhamdulillah rabbil alamin. Ya akhu barakallahu fikum al-mara al-qadima, arju anhu turaji'u al-ahadith al-thamaniya al-ula. وكذلك تدرس الأحاديث التي تكلمنا عليها اليوم حديثين حديث ثمامة أنه لا بأس بربطه في المسجد والحديث الآخر وهو حديث حسان ثابت في مسألة إنشاد الشعر في المسجد أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن عندكم أسئلة تفضلوا الموضوع تفضل وحبيبي هذا شيء وهذا شيء آخر. المشرك ما يفوت فيها إهانة لها، المشرك ما يفوت إرغاما لنا، ما يفوت يحج ويعتمر. أما فرض الآن صار عندنا وباء، صار عندنا وباء وما في إلا دكتور مشرك يعرف يعالج، نجيبه ولا لا؟ خلي الناس تموت؟ فهمت؟ Der Bruder sagt, ja, wie ist das bezüglich zum Beispiel Mekka und Medina? Die Mushrikin dürfen nicht rein. Ja, die dürfen nicht rein. Als Hajj und so. Der sagt, ja, aber wieso hat der Prophet diesen Mann in die Moschee reingeholt? Weil das hat damit nichts zu tun. Dort hat der Prophet ihn als Gefangener genommen. Und der Prophet wollte, dass er sieht, wie die Muslime sind. Und da habe ich ein Beispiel gegeben. Angenommen, in Mekka oder in Medina, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Städte schützen, aber angenommen, passiert dort eine Krankheit und es gibt nur einen Arzt, der das behandeln kann und der ist Kafir. Holen wir ihn oder nicht? Der sagt natürlich, ja dann. Das wird aber dass man die Leute nach Mekka und Medina holt, damit sie zum Beispiel sich zeigen und so weiter, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Darf ein Gedicht vorgetragen werden in der Art, wie man den Koran vorträgt, zum Beispiel über Tajwid-Regeln? Nein. Man darf Gedicht wie Koran lesen, nicht übertragen, vortragen. Möge Allah uns bewahren. Sollte normal gesprochen werden. Das wird wie man im Arabischen redet eigentlich. Aber nicht wie Koran. Möge Allah uns bewahren. Zu Subul Salam, ist eine Jacke aus Schweinleder haram anzuziehen? Das gehört nicht zu unserem Thema. Ich habe heute über Schweinfleisch, über Schwein nicht gesprochen. Ich habe über Schwein nicht gesprochen. Aber ich denke, der Bruder ist neu hier. Ich denke, der ist neu im Raum und der kennt die Regel nicht. Weil er neu ist, dann werde ich inshallah diese Frage beantworten. Bezüglich Schweinleder, wenn das gegerbt wird, es gibt verschiedene Aussagen, Ansichten von den Gelehrten. Manche sagen, egal, Schwein, gegerbt oder nicht gegerbt, du darfst überhaupt nicht. Du darfst überhaupt nicht. Das sagten Schafi'iyya und Ahnaf. Schafi'iyya und Ahnaf. Abu Hanifa sagt das und Imam Shafi'i sagt das. Es gibt noch eine Aussage oder eine Ansicht, wenn Schweinleder gegerbt wird, dann ist das rein geworden. Aber weil ein Muslim sozusagen, wenn er weiß, dass es von Schwein, der kann das nicht sozusagen vertragen. Deshalb Wallahu ta'ala ala wa'alam barakallahu fikum. Es ist besser für einen Muslim, das zu lassen. Kauf dir keine Jacke. Wenn du weißt, das ist von Schweinfleisch, dann kauf das nicht. Lass das. Ich sage nicht, das ist haram. Ich sage nicht, das ist haram. Aber ich sage, lass das, damit dein Herz rein bleibt. Und du hast keine Probleme. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Nochmal, wenn du Frage hast, Dann solltest du deine Frage an die Admin schicken. Aber du bist neu, denke ich. Bist du neu hier im Raum? Bist du neu im Raum? Ja, قل هو يقول إذا واحد عنده يعني إذا اشترى جاكيت من جلد خنزير. يا أخو في جلد الخنزير في كما ذكرنا كما تعلمون في أقوال. قلنا في قول يقول سواء دبغ أو ما دبغ يبقى حرام. والآخر يقول طالما دبغ جائز. والقول الثالث الذي هو كراهة ذلك لأنه خنزير حتى لو دبغ. فذلك أنت خروجا من الخلاف ابتعد عن هذا الأمر. ابتعد عن هذا الأمر. بارك الله فيكم. Ich habe das erzählt zum Beispiel. Normalerweise die heilige Moschee, die Moschee von Mekka, dürfen die Kuffar nicht betreten. Dürfen die Kuffar nicht haben zum Beispiel. Das passiert etwas und nur diese Person kann das tun. Das wird kein anderer kann uns helfen. Und wir brauchen das unbedingt für die Muslime. Das heißt, da kann man. Angenommen passiert in Mekka eine Krankheit. Und keiner kann das sozusagen, keiner kann das erklären, außer jemanden, der Kafir ist. Da könnte man hier in diesem Sinne. Aber nicht zum Beispiel, wir wollen jetzt, ein Kafir kommt und sagt, ja, ich will in Mekka pilgern und vielleicht, wenn ich pilgere, dann nehme ich den Islam an. Nein. Weil du kannst erstmal den Islam annehmen, das ist dein Visum nach Mekka. Es gibt jedes Land, die braucht Visum. Wenn du nach Deutschland kommst, du brauchst Visum. Die sagen dir, wenn du in Deutschland bleiben willst, dann musst du unser Grundgesetz anerkennen. Okay, dann musst du auch, wenn du nach Mekka gehen willst, du musst das Grundgesetz von Mekka anerkennen. Und das ist La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Erkennst du das an? Bitte schön, herzlich willkommen nach Mekka. Erkennst du das nicht an? Dann nein. Das ist das Gleiche, was man mit uns macht. Entweder erkennst du unser Grundgesetz an, oder du hast hier in Deutschland nicht mehr zu suchen. Okay. Erkenne unser Grundgesetz von Mekka. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. يعني كيف هل يجوز في حالات الضرورة القصوى انه ممكن يدخل الكافر مكة او المدينة؟ الاصل يا اخوة المسجد الحرام ما يدخله كافر. ولكن في حالات مثلا صار مرض خطير وما في الا هذا الدكتور يعرف يدخله. ولكن والله مو واحد يجي يقولنا والله لا خلوني اشوف مكة، ليش انتم مسكرينها؟ ليش انتم تروحوا لك البلد؟ هذا الحقيقة غير صحيح، انه ما ندخل لك البلد. اذا انت تريد تاتي لالمانيا عندك فيزا. واذا تعيش في المانيا يقول لك اول كلمة يجب عليك ان تقر بقوانين القانون الاساسي الالماني الجروند جيزيتس. طيب ونحن في مكة عندنا جروند جيزيتس اسمه لا اله الا الله محمد رسول الله. تريد تدخل مكة يجب ان تقر به. قل لا اله الا الله محمد رسول الله وصير مسلم. اهلا وسهلا بك في مكة. لوجيش الحمد لله رب العالمين. Wenn man Leder gekauft hat schon und sowas, du kannst das anziehen, aber lieber nicht. Wenn du das zurückgeben kannst, dann mach das. Sonst das nächste Mal fragst du vorher. طيب das war alles. Wir sind heute sehr gut in der Zeit. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل وإياك.